Haben Sie sich die tierischen Adjektive gut gemerkt? Dann machen Sie nun diese Übung. Hören Sie Satzanfänge und ergänzen Sie eines der gelernten Wörter am Ende. Sprechen Sie nach dem Signal. Danach hören Sie die Lösung dazu. Oh nein! Dir ist der Autoschlüssel kaputt gegangen? Das ist ja... saublöd! In deinem Kleiderschrank ist ja keine einzige Farbe zu finden. Kein Weiß, kein Grau. Alles ist... rabenschwarz. Seit dem Ärger mit seiner Lehrerin tut Mark alles, was man ihm sagt. Früher war er nicht so... lammfromm. Was ist denn mit unserer Chefin los? Der steht die gute Laune ja ins Gesicht geschrieben. Sonst ist die nicht immer so... mopsfidel. Also Fred hat das Konzert ja nicht so gefallen. Ich fand es aber... affengeil.